Heilung. Gibt es Heilung wirklich? Dass Gott übernatürlich eingreift und Menschen gesund macht. Darüber möchte ich gerne heute mit euch sprechen. Und anders ist eine bestimmte Geschichte, die in der Bibel steht. Die findet ihr in Apostelgeschichte 3, wenn ihr sie einmal nachlesen möchtet. Das ist die Geschichte, wie Petrus und Johannes einen kranken Menschen heilen. Ich erzähle sie einmal kurz nach. Die Geschichte spielt kurz nach Himmelfahrt und Pfingsten. Sie spielt in der allerersten christlichen Gemeinde, die sich in Jerusalem konstituiert hat. Sie wird geleitet von den Aposteln. Johannes und Petrus sind zwei von ihnen. Jesus ist selbst nicht mehr sichtbar unter ihnen. Und dann passiert es eines Tages, wenige Tage nach Pfingsten, dass Petrus und Johannes in den Tempel in Jerusalem gehen. Und dieser Tempel hat ein Tor. Und an dem Tor des Tempels sitzt ein Bettler. Und Lukas erzählt in der Apostelgeschichte, dass dieser Bettler schon seit Geburt krank ist, dass er gelähmt ist und selber nicht aus eigener Kraft stehen und gehen kann und deswegen auf Almosen angewiesen ist. Und deswegen setzen andere ihn jeden Tag immer wieder an die Schwelle des Tempels, um zu betteln, um Almosen zu bitten. So auch an diesem Tag. Petrus und Johannes kommen vorbei. Interessantes Detail ist, dass das Erste, was Petrus zu diesem kranken Mann sagt, schau hoch, schau mich an. Weil, und das kennen wir vielleicht alle, wenn wir solche Bilder vor Augen haben, wenn wir zum Beispiel bei uns an der nächsten Bahnstation jemanden sehen, der da am Rande sitzt, das sind ja meistens Menschen, die nicht aufrecht gucken, nicht nach oben gucken, weil die ganze Situation, in der man da gefangen ist, eine ist, wo man sich so schämt und dann geht der Blick automatisch nach unten. Aber Petrus sagt, schau mich an. In meiner Gegenwart brauchst du dich nicht zu schämen. Und dann sagt er das Entscheidende, er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und dann berichtet Lukas in der Apostelgeschichte, nimmt Petrus seine Hand, greift ihn und zieht ihn nach oben, richtet ihn wieder auf. Und der Mann ist sofort geheilt, der springt umher im Tempel vor Freude wie ein Känguru und alle drumherum sind erstaunt über das, was passiert ist, weil sie den Mann wiedererkennen. Moment mal, das ist doch der, der jeden Tag da am Tor sitzt und auf einmal ist er nicht mehr wie die vielen Jahrzehnte vorher gelähmt, sondern springt fröhlich umher. Und wenn wir in der Bibel so eine Geschichte lesen, dann kann das in uns sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen. Und das geht dir womöglich auch so. Und ich möchte mal exemplarisch drei Reaktionen, wie man so auf so eine Geschichte reagieren kann, einmal benennen oder drei Ohren, mit denen man so eine Geschichte hören kann. Vielleicht ist das eine Geschichte, nicht nur diese oder auch andere Heilungsgeschichten in der Bibel, die dich sehr persönlich berühren, weil du gleich jemanden vor Augen hast, aus der Familie vielleicht, aus dem näheren Umfeld, du selbst, weil du gleich jemanden vor Augen hast, wo du dir denkst, es wäre so schön, wenn die Person gesund werden würde. Und ihr habt schon Dinge ausprobiert, viele Dinge, und bisher hat nichts angeschlagen und geholfen. Und wenn man so eine Geschichte hört, dann keimt da Hoffnung auf. Und gerade wenn die Situation so aussichtslos ist, will man jedes Stück Hoffnung haben, was man irgendwie kriegen kann und denkt sich, okay, vielleicht, wenn ich ernst mache mit Gott, mich Gott hingebe ganz, wenn ich anfange zu beten, mich auf Gott einlasse, vielleicht passiert dann auch in meinem Leben so ein Wunder wie damals in der Apostelgeschichte und jemand kann wieder aufstehen und gehen. Eine andere Möglichkeit, wie man so eine Geschichte hören kann, ist, dass sie in einem großes Unbehagen auslöst und man sehr skeptisch auf so eine Geschichte guckt, weil man vielleicht auch im näheren Umfeld Fälle hat, wo Menschen mit Krankheit in einer Art und Weise umgehen, wo sich einem die Zehennägel hochkräuseln. Also wo jemand sagt, ich brauche keine Medikamente nehmen, ich bete. Man hört das so und man weiß gar nicht, was man sagen soll, kommentiert es vielleicht auch gar nicht, aber innerlich denkt man, ach nein. Das muss auch gar nicht unbedingt christlich motiviert sein, wenn Leute medizinische Angebote nicht wahrnehmen. Es gibt ja auch Leute, die Therapien ablehnen, weil sie dann doch eher auf dieses und jenes setzen, irgendwelche heilenden Steine. Ist so meine Erfahrung, dass, wenn man sich so umhört, Aberglaube an bestimmte Dinge doch verbreiteter ist, als man so denkt. Und jetzt kommt so eine Geschichte in der Bibel und das löst in einem so ein Unwohlsein ein und denkt, oh, hoffentlich lesen Christen nicht so eine Krankheit und führen so eine Geschichte dann an, um, wenn sie die lesen, um Medizin abzulehnen. Also eventuell löst so eine Geschichte Hoffnung aus, sie löst eventuell Skepsis aus. Und eine dritte Möglichkeit, mit so einer Geschichte umzugehen, ist zu sagen, so muss es sein. Das müsste doch eigentlich der Normalfall in jeder christlichen Gemeinde sein. Jede Gemeinde, die es ernst meint mit Gott, die sich ganz auf Gottes Wort einlässt, die würde das doch erleben. Und in verschiedensten Variationen begegnet mir das immer wieder. Es gibt Leute, die schreiben mir sowas als Pastor. Es gab, vor einem Jahr habe ich hier auf YouTube mal eine Predigt hochgeladen. Die löste auch solche Reaktionen aus. Das war, da gab es Kommentare. In der Predigt ging es um Paulus. Paulus, 2. Korintherbrief, wo Paulus schreibt, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und das tut Paulus im Zusammenhang, wo er davon berichtet, dass er einen Pfahl im Fleisch hat, einen Stachel im Fleisch. Und niemand weiß so genau, was Paulus eigentlich mit diesem Bild meint. Aber man könnte auf den Gedanken kommen, dass Paulus vielleicht auch an einer Krankheit leidet. Und obwohl Paulus oft gebetet hat, das berichtet er, ist dieser Pfahl im Fleisch immer noch da. Und das habe ich in dieser Predigt auch so ausgeführt. Und es gab reihenweise Kommentare darunter von Leuten, die gesagt haben, nein, eine Krankheit kann das nicht sein. Also dieser Pfahl im Fleisch wird irgendwas sein, was Paulus belastet, aber eine Krankheit kann dieser Stachel im Fleisch nicht sein, weil echte Christen nicht krank werden. Lesen wir im Neuen Testament, echte Christen werden angeblich nicht krank. Und eine Bibelstelle, die in dem Zusammenhang dann oft, ich sage es mit meinen Worten, missbraucht wird, ist Jesaja 53, das sogenannte vierte Gottesknechtslied. Ein ganz bekannter Text, der oft an Karfreitag gelesen wird, wo es dann heißt über Jesus, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und in der Logik mancher Leute, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber in der Logik mancher Leute heißt das, Jesus hat am Kreuz nicht nur unsere Sünden getragen, sondern auch unsere Krankheiten und Schmerzen. Das heißt, Jesus befreit uns nicht nur von Sünden, sondern jeder echte Christ wird von Jesus auch befreit von Krankheit und Schmerzen. Und das wären jetzt mal so drei Möglichkeiten, so eine Geschichte zu hören. Einmal zu sagen, hey, sich hoffnungsvoll dran zu klammern, skeptisch drauf zu blicken oder drittens zu sagen, so müsste es eigentlich sein in einer echten biblischen Gemeinde. Und ich möchte euch heute gern erzählen, wie ich als Pastor auf das Thema blicke, Umgang mit Krankheit und Heilung und wie wir das auch bei uns in der Gemeinde handhaben oder wie ich mir zumindest denke, dass wir es als Gemeinde handhaben sollten und in anderen Gemeinden am besten, denke ich auch. Das, was wir tun, wenn jemand bei uns in der Gemeinde krank ist, ist, dass ich für die Person bete. Ich denke, dazu habe ich einen klaren biblischen Auftrag. Jakobusbrief, auch dazu habe ich meine Predigt hier gehalten, findet ihr auch auf YouTube. Jakobusbrief, da sagt Jakobus sehr deutlich, wie wir als Christen mit Krankheiten umgehen sollen. Wir sollen nämlich gerade als Gemeindeleiter auch für diese Menschen beten, die krank sind, und auch um Heilung beten. Und das tun wir auch als Gemeinde. Das tun wir häufiger im Gottesdienst, in der Fürbitte. Wir beten für kranke Menschen. Und ja, wir beten auch nicht nur darum, dass Menschen getragen werden in der Krankheit. Auch das ist sehr wertvoll, auch dafür beten wir. Aber wir beten auch darum, dass Gott Menschen heilt. Gleichzeitig nehme ich mir nicht die gleiche Vollmacht heraus, die Petrus hier hat in der Apostelgeschichte, zu jemandem zu gehen, zu sagen, du bist jetzt geheilt. Das tue ich nicht. Es gibt einen Grund, ich bin kein Apostel. Was ich tue, ist zu beten. Das sieht man, glaube ich, auch im Neuen Testament, dass die Apostel eine besondere Vollmacht haben, auch Zeichen und Wunder zu tun. Aber in dem Moment, wo die Generation der Apostel die Kirche in die Hände der nächsten Generation gibt, wie Paulus an Timotheus schreibt, an Titus oder auch wie Jakobus schreibt, denke ich nicht, dass wir als heutige Gemeindeleiter zum Beispiel die gleiche Vollmacht haben wie damals die Apostel. Deshalb bete ich für Menschen. Gibt dafür auch tatsächlich bei uns in der Kirche ein eigenes kleines Andachtsbuch. Dienst an den Kranken, lutherische Agenda 3, mit einem kleinen Ablauf, wenn ich zu jemandem gehe und für die Person bete, die krank ist, auch mit dem Vorschlag, Menschen zu salben. Auch das ist eine gute Tradition, ist kein Muss. Aber dazu kann ich nur jede Gemeinde ermutigen, meine tue ich, zu sagen, hey, wenn jemand krank ist, wir beten für die Person. Und wenn jemand gerade nicht kommen kann und ans Bett zu Hause gefesselt ist, dann bieten wir den Menschen an, sie zu besuchen und für sie zu beten. Und auch die Hände aufzulegen und zu salben, wenn es sich ergibt und stimmig ist. Ich weiß sogar noch genau, als ich selber Konfirmand war, 13, 14 Jahre, da gab es in meiner Heimatgemeinde die Tradition, Gottesdienste mit Krankensalbung zu feiern. Alle 3, 6 Monate, ich weiß es nicht mehr genau, fand am Mittwochabend im Wochengottesdienst ein Gottesdienst mit Krankensalbung statt. Und dann konnten Menschen, die krank waren, an den Altar kommen und es wurde für sie gebetet und sie wurden gesalbt. Das finde ich ist eine gute biblische Praxis und wenn eine Kirchengemeinde sagt, so wollen wir es handhaben, finde ich das super und eine gute Möglichkeit, einen Gottesdienst auch anlässlich von Krankheiten zu feiern, anders als vielleicht manche vermeintliche Show, die man auch kennt von sogenannten Heilungsgottesdiensten. Und ich kann euch sagen, ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben schon manches Wunder gesehen. Oder zumindest Dinge, die ich mir so als sehr nüchterner Mensch nicht erklären kann, wie Menschen da auf einmal plötzlich gesund geworden sind. Man hat für sie gebetet und dann ist etwas passiert, was medizinisch zumindest aktuell nicht so richtig zu erklären ist. Was ich aber nicht tue und was ich auch in dieser Predigt heute hier nicht tun werde, ist mit diesen Geschichten hausieren gehen. Ich könnte euch jetzt ein paar eindrückliche Geschichten erzählen. Es gibt auch Menschen, der ich hier predige, auch ihre eigene Geschichte, Lebensgeschichte schreiben. Und immer mal wieder lese ich auch von Menschen, die selber Christen, die erlebt haben, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat und Wundersames getan hat und wofür man Gott dankbar ist. Das erleben Menschen heute, das erlebe ich auch. Nur ich erzähle diese Geschichten meistens nicht groß rum. Und ich finde, das ist eine gute biblische Art, damit umzugehen, da nicht eine große Show draus zu machen. Schaut mal auf Paulus selber. Paulus hat viele, viele Briefe geschrieben im Neuen Testament. Zählt man nach, über wie viele Heilungen Paulus selber spricht. Wie oft er an eine Gemeinde in Korinth, Ephesus oder wie auch immer schreibt. Übrigens, ich wollte euch nochmal erzählen, dann war ich an dem Ort und dann habe ich die Person geheilt. Das tut Paulus nicht ein einziges Mal. Das kommt nicht vor im Neuen Testament. Lukas wiederum in der Apostelgeschichte berichtet von Heilungen, die Paulus unternommen hat. Das ist schon interessant, ne? Der Heilungsstar quasi selber, Paulus, macht darüber nicht viel Aufhebens. Es scheint ihm nicht die Hauptsache zu sein. Dass Christus der Gekreuzigte gepredigt ist, das ist ihm sehr wichtig. Lukas berichtet von Heilung. Paulus ist selber sehr zurückhaltend, über die wundersamen Dinge, die er erlebt, zu reden. Es gibt ja in der gleichen Geschichte, die ich vorhin schon erzählte, wo er sagte, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist, da redet Paulus in dem Zusammenhang auch von einer Vision, die er einmal hatte, dass er quasi in die höheren Himmelssphären entrückt ist. Und Paulus redet so indirekt darüber. Es ist ihm sehr unangenehm, nahezu schon über diese wundersamen Dinge zu reden. Und er sagt, ich kenne da so einen Mann, der hat das erlebt. Das ist so Paulus' Art, darüber zu reden. Heißt, mein Blick auf Krankheit und auf Heilung, das würde ich uns als christliche Gemeinde auch so empfehlen, ist ein mehrdimensionaler Blick. Das heißt, es gibt dafür, wenn jemand krank ist und wenn jemand gesund wird, immer nicht nur die eine Ursache, die eine Erklärung. Es ist mal so, oft auch ein Zusammenspiel verschiedener Dinge. Es ist so, ja, ich glaube auch, dass Gott manchmal übernatürlich heilt, klar, erlebt. Aber dass es auch psychosomatische Aspekte gibt, dass es Leuten auch gut tut, wenn man für sie betet und dass das auch schon was macht, das ist kein Gegensatz und ich glaube auch, dass Gott Medizin benutzt und auch Ärzte benutzt, medizinisches Personal benutzt und deswegen Christen auch all das in Anspruch nehmen sollten und dass es nicht bedeutet, dass man Gott weniger vertraut, sondern dass man das benutzt, was Gott einem gibt und anbietet. Denn es ist geboten, der Bibel ist auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und Medizin nicht zu nehmen, die man nehmen sollte, bedeutet Gott versuchen. Das ist so ähnlich, wie wenn Jesus vom Teufel gesagt wird, spring doch mal hier vom Tempel runter, denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deine Füße nicht an einen Stein stößt. Da sagt Jesus auch, nein, das werde ich nicht tun. Natürlich kann Gott mich bewahren davon, wenn ich vom Tempel runterspringe, aber ich soll Gott nicht versuchen. Und Medizin nicht zu nehmen, wäre Gott versuchen. Es ist wie mit dem alten Witz, ihr kennt ihn auch, wo jemand in einer Flut, alles ist überschwemmt, auf seinem Hausdach sitzt und auf Rettung wartet und darauf wartet, dass Gott ihn rettet. Und dann kommt ein Schlauchboot vorbei und der Mann im Schlauchboot sagt, komm, spring rüber. Und der Mann auf dem Dach sagt, nee, fahr weiter, Gott wird mich retten. Kommt ein Rettungsboot vorbei und derjenige sagt, komm schnell rauf hier. Aber der Mann auf dem Hausdach sagt, nein, fahr weiter, Gott wird mich retten und das Wasser steigt höher. Es kommt noch der Hubschrauber und die Leiter geht runter und von oben ruft eine Stimme, komm, letzte Chance, lass dich retten, kletter hoch. Und der Mann sagt, nein, fliegt weiter, Gott wird mich retten. Und dann steigt die Flut weiter, der Mann ertrinkt, steht vor Gott und Gott fragt ihn, na, bist du denn jetzt hier? Und der Mann fragt, ja Gott, ich dachte doch, du kommst mich zu retten und du hast mich nicht gerettet. Und Gott sagt, meine Güte, ich habe dir zwei Boote und einen Helikopter geschickt und du hast es nicht annehmen wollen. Und die Anekdote zum Schmunzeln ist für mich ein Bild zu sagen, hey, Gott nutzt die Dinge dieser Welt, um uns zu retten und er nutzt eben auch Medizin. Also es gibt immer, wenn Menschen krank werden und auch gesund werden, verschiedene Faktoren und das Geistliche, das Gott auch manchmal direkt wirkt, durch Gebet, auf Gebete antwortet, reagiert, ist eine Facette, aber eben keine, die wir nutzen sollten als Christen, um sie gegen andere Aspekte auszuspielen. Also, ich habe erlebt in meinem Leben, dass wenn ich für Menschen bete, dass Dinge passiert sind. Aber ich habe eben auch sehr oft erlebt, dass ich für Menschen gebetet habe und nicht nur einmal gebetet habe, sondern intensiv gebetet habe, wieder gebetet habe, dass Menschen dann nicht gesund geworden sind. Und dann gibt es Dinge, die mich wahnsinnig aufregen, dass wenn dann die sogenannte Heilungsfraktion kommt und sagt und suggeriert, ja, wenn ihr es als Gemeinde nur richtig machen würdet, wenn ihr es echt machen würdet, dann würden bei euch mehr Heilungen passieren. Und das Hauptproblem an der Theologie, die da oft dahinter steckt, nicht immer, aber oft, muss sich nicht jeder angesprochen fühlen. Das Hauptproblem ist, dass es sehr oft auf einen Guilt-Trip hinausläuft. Weil die Grundidee ist, Gott möchte heilen. Gott will, dass es dir gut geht. Aber bei euch in der Gemeinde passieren nicht viele Heilungen. Also muss das Problem bei euch liegen. Weil Gott würde ja wollen. Und dann gibt es verschiedene Variationen, das zu formulieren, mal direkt, einmal indirekt, warum ihr schuld seid. Eine Variation ist sehr direkt zu sagen, Gott will bei euch heilen, aber bei euch gibt es noch so viel Sünde im Leben, so viele Leute, die keine Buße getan haben und deswegen heilt er nicht. Also tut erstmal richtig Buße. Und dieses tut erstmal richtig Buße, das Problem ist, der Satz ist immer richtig. Es gibt niemanden von uns, der wirklich vollkommen Buße getan haben wird. Das heißt, jeder von uns wird sich immer schuldig fühlen und denken, ja, würde ich nur echt Buße tun können, dann würde Gott mich heilen. Da kommt man aber nicht raus. Eine andere Variation ist zu sagen, wenn du nur genug daran glaubst, nur darauf vertraust, dass Gott es auch tut, dann. So, ne? Wenn du schon im Glauben weißt, dass er dich heilt, dann heilt er dich auch. Auch fies, weil die Frage ist, wann glaubst du eigentlich genug? Ist auch ein Fass ohne Boden. Ist eine Frage, die dich immer anklagt und du wirst dich schuldig fühlen. Nicht befreit, sondern schuldig. Es gibt das auch in versteckteren Formulierungen, auch so Formulierungen, die mich wahnsinnig aufregen, wenn gesagt wird, ja, wir sollten uns als Gemeinde mehr nach Heilung ausstrecken. Oder wir müssen uns als Gemeinde nur mehr für Heilung öffnen. Jetzt mal ganz im Ernst, ich kenne niemanden, der krank ist, der nicht offen dafür wäre, geheilt zu werden. Natürlich, Menschen, die krank sind, die leiden, sind sehr offen dafür, geheilt zu werden. Ich glaube nicht, dass Gott da sitzt und denkt, ja, der ist nicht offen genug dafür. Jetzt kann ich den leider nicht heilen. Wer krank ist, ist offen für Heilung. Klammer auf, ja, es gibt auch sowas wie einen sekundären Krankheitsgewinn, aber die allermeisten Menschen, die krank sind, sind sehr offen dafür, geheilt zu werden. Und wenn Leute mit solchen Formulierungen durch die Gemeinde gehen und eigentlich immer allen anderen suggerieren, dass es noch nicht ganz reicht, was sie tun, aber wenn sie sich noch ein bisschen mehr anstrengen würden, dann würde Gott endlich was Großes tun und das große Wunder tun und Menschen würden gesund werden. Ey, wenn Leute mit solchen Formulierungen in die Gemeinde kommen, ich würde es am liebsten wie Jesus machen, ich würde mir eine Peitsche nehmen und die Leute am liebsten raustreiben aus der Kirche. Denn so eine Theologie ist schädlich. Und die Leute, die dann kommentieren und sagen, echte Christen, von Variation, echte Christen werden nicht krank oder echte Christen bleiben nicht krank. Ist das so bei euch in der Gemeinde? Wirklich? Dass niemand krank wird? Mhm. Ja, nee, bei uns wird wirklich niemand krank. Wirklich nicht? Naja, doch, da werden welche krank, aber die gehörten dann offensichtlich nicht richtig dazu. Ja, klar. Aber bisher kenne ich keine Gemeinde auf der ganzen Welt, wo noch nie jemand gestorben ist. Und Tod ist immer eine Folge von Krankheit und Tod ist immer eine Folge von Sünde. Der Sünde soll das der Tod. Bisher ist jeder Mensch auf dieser Welt gestorben, bis auf Jesus Christus selbst. Und na gut, ihr kennt die ein, zwei biblischen Ausnahmen noch, aber das Nebengleis betreten wir heute nicht. Also, lasst uns als Christen für unsere Kranken beten. Lasst uns beten mit Zuversicht. Aber lasst uns denjenigen, die leiden, kein schlechtes Gewissen machen und den Beladenen nicht noch eine weitere Last auflegen. Also, diese Geschichte von Johannes und Petrus, was steckt da für uns drin, auch wenn wir, davon bin ich überzeugt, nicht eins zu eins, in der Regel nicht eins zu eins, das in unseren Gemeinden so erleben werden, wie es in der Urgemeinde war. Ich denke trotzdem, dass in der Geschichte das Entscheidende drinsteckt, was auch für uns als Gemeinden heute gilt. Ich glaube, dass unsere Gemeinden, besonders im Gottesdienst, dass der Gottesdienst der Ort ist, wo Menschen aufgerichtet werden. Das ist wunderbar. Wunderbar, aber es beginnt mit einer schmerzhaften Einsicht. Und die schmerzhafte Einsicht ist, dass wir nicht alles haben, dass wir als Gemeinden so vieles nicht können, dass wir eigentlich mit den Aposteln sagen müssen, Gold und Silber habe ich nicht. Klammer auf, oft haben wir aber Gold und Silber, wir haben Geld und dann sollen wir als Christen das Geld auch einsetzen, weil es uns nur von Gott anvertraut ist und wir sollen damit großzügig sein, um denjenigen, die am Boden sind, zu helfen, hochzukommen. Und trotzdem haben wir als Gemeinden, die allermeisten von uns wissen das, wir haben unsere Schwächen und wir haben unsere Begrenzungen. Gold und Silber haben wir nicht. Wir haben auch nicht die gleiche Vollmacht wie die ersten Apostel. Aber das, was wir haben, das geben wir, wie Petrus. Und was wir haben, ist die gute Botschaft von Jesus. Die haben wir. Und die richtet heute genauso Menschen auf wie zu jeder Zeit. Dass Gott tief in unsere Welt hinabgekommen ist, um uns aufzurichten, aufzulesen, hochzuheben, aufzurichten, weil er uns so sehr liebt. Dass er das perfekte Leben schon für uns gelebt hat, dass wir es nicht mehr leben müssen, weil er es schon perfekt getan hat. Dass er am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, unseren Tod gestorben ist, all unser Versagen, unsere Schuld weggewischt hat. Dass er an Ostern den Tod besiegt hat, dass er jetzt vor dem himmlischen Vater steht und uns vertritt und dass er am jüngsten Tag uns aus dem Tode aufheben wird, dass wir nicht im Staub bleiben, sondern ewig mit unserem Erlöser leben werden. Das ist die gute Botschaft. Und wenn wir das hören, dann richtet uns das auch heute genauso auf wie zu jeder Zeit, wo Christen diese Botschaft predigen und verkündigen. Und das ist die Idee von dem, was Gottesdienst ist. Einmal in der Woche hören wir eine Botschaft, die anders ist als das, was uns die ganze Woche gesagt wird. Eine Botschaft, die uns wirklich aufrichtet. Denn die meisten Botschaften, die unsere Ohren hören im Laufe der Woche, sind Variationen des Satzes, tu dies, tu das. Streng dich mal ein bisschen mehr an, in der Schule. Dann wird es auch klappen, wenn du jeden Tag regelmäßig lernst, dass das Zeugnis besser wird. Sei mal ein bisschen disziplinierter, mach abends um 22 Uhr nicht noch das Gefrierfach auf, hol die Eispackung raus und vernichte eine halbe Packung Cookie Dough Eis. Dann klappt das auch mit dem Abnehmen. Oder geh doch mal anders mit deiner Tochter um. Hör ihr aufmerksam zu, dann wird das mit eurer Beziehung auch wieder klappen. Mach dies. Mitunter auch gute und hilfreiche Hinweise und trotzdem immer die anklagende Botschaft, tu dies und wenn du es nicht machst, drückt es einen runter. Und einmal die Woche darf ich eine andere Botschaft hören. Das ist der Gottesdienst. Nämlich nicht die Botschaft, tu dies, sondern es ist schon getan. Jesus hat es schon vollbracht. Ich muss das perfekte Leben nicht leben, weil er es schon vollbracht hat. Und deswegen ist die Beichte, die wir bei uns oft zu Beginn des Gottesdienstes feiern, nichts anderes als das Fest der Befreiung. Dass Menschen wieder aufrecht und mit gerader Wirbelsäule zurück in ihren Alltag gehen dürfen. Und ich möchte es gerne nochmal an einer Formulierung deutlich machen, die mir ins Herz gewachsen ist. Das ist eine Formulierung aus dem kleinen Katechismus von Martin Luther, den man früher auswendig lernen musste in der evangelisch-lutherischen Kirche. Und es gibt Sätze, die sind Schätze in dem kleinen Katechismus. Wie der Satz, wo Luther darüber redet, was das Abendmahl einem bringt. Da sagt Luther, was das Abendmahl bringt. Das Abendmahl bringt uns Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Woher weiß man das, dass das Abendmahl das bringt? Na, steht in den Einsetzungsworten. Ne? Da sagt Jesus, dies ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und dann liest man aufmerksam und denkt, okay, da steht was von Vergebung der Sünden, da steht aber eigentlich nichts von Leben und Seligkeit. Ja, sagt Luther. Aber wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Heißt, Vergebung der Sünden hat immer Konsequenzen. Vergebung der Sünden richtet Menschen auf, weil ihnen vergeben ist, weil die Last nicht mehr auf den Schultern ist, sondern sie frei sind. Deswegen ist Leben da, deswegen ist Seligkeit da, wo auch Vergebung ist. Martin Luther formuliert nicht im Katechismus, wo Vergebung der Sünden ist, da ist betretenes Schweigen und eine depressive Stimmung. Nein, wenn wir Christen Gottesdienst feiern, tun wir es fröhlich, weil uns eine Last abgenommen ist durch Jesus Christus selbst und er uns aufgerichtet hat, wie dem Mann damals in Apostelgeschichte 3, es war Jesus selbst. Petrus sagt nicht, ich heile dich, er sagt im Namen Jesu. Jesus ist es. Und ja, heute heilt Jesus manchmal Menschen und auf übernatürliche Weise auch. Und ja, wir sollen dafür beten und nein, manchmal passiert das auch nicht. Was aber in jedem Fall passiert, ist, dass wir Christen von ihm immer wieder aufgerichtet werden. Jeden normalen Sonntag wieder, weil er seine Gnade da in unser Leben spricht. Und wir als Gemeinde sagen können, Gold und Silber haben wir nicht. Aber wir haben Christus, wir haben sein Leib und Blut am Altar, im heiligen Abendmahl. Und wir haben Vergebung der Sünden. Und wo Vergebung ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Amen.